Die Feder und das Krokodil. Die große Geschichte eines Königreichs zu erzählen, das war ein wichtiger Job. Der König selbst war mit Regieren beschäftigt. Er konnte seine Tage nicht mit Geschichten erzählen verbringen. Deshalb verließ er sich auf eine ganz besondere Gruppe von Geschichtenerzählern: die Priester. Die Priester in den verschiedenen Königreichen erfanden alle möglichen Geschichten. Aber am beliebtesten war die von den mächtigen Göttern, die die Welt erschaffen hatten. Und alle Regeln gleich dazu. Rund um den Globus erzählten Priester diese Geschichte, auch wenn sie von Königreich zu Königreich etwas unterschiedlich ausfiel. Wahrscheinlich bekam Pepi in seiner altägyptischen Schule auch eine Version davon zu hören. »Vor langer, langer Zeit herrschte das Nichts«, erzählte Pepis Lehrer, »bis die allmächtigen Götter plötzlich alles erschufen, die Sonne und den Mond und den Nil, die Bäume, die Tiere und die Menschen.« »Haben sie auch die Spinnen erschaffen?«, fragte ein Junge, der Spinnen hasste. »Ja, auch die Spinnen. Und das nächste Mal meldest du dich bitte, wenn du etwas sagen willst, sonst hole ich den Rohrstock.« »Entschuldigung.« »Wo war ich noch gleich?« »Ach ja, bei den Göttern, die alles erschaffen haben. Die Bauern, die Soldaten, die Priester und die Sklaven. Und dann haben sie einen weisen Mann als König eingesetzt, damit er das Land regiert. Auch die Regeln und Gesetze haben sie geschaffen, denen wir alle gehorchen müssen. Sie haben diese Regeln den wichtigsten Leuten, also dem König und den Priestern, erklärt. Und der König und die Priester haben sie den Untertanen erklärt. Sie haben sie sogar in ein Buch geschrieben, damit niemand sie je vergisst.« Der Junge, der Angst vor Spinnen hatte, hob die Hand, aber der Lehrer tat so, als hätte er es nicht bemerkt. »Wenn die Menschen die Regeln und Gesetze befolgen, freuen sich die Götter und beschützen Ägypten vor Nilfluten, Dürren, Hungersnöten und Feinden. Wenn die Menschen jedoch nicht gehorchen, werden die Götter wütend und bestrafen das Land mit allen möglichen Katastrophen.« »Zum Beispiel mit Spinnen?« »Nein! Und wenn ich das Wort Spinne noch einmal höre, kannst du was erleben. Die Götter strafen natürlich mit richtigen Katastrophen, mit Hochwasser oder Dürre oder sowas. Und übrigens belohnen und bestrafen sie nicht nur Ägypten als Ganzes, sondern auch einzelne Menschen.« Der Lehrer blickte den Spinnenjungen an. »Nach deinem Tod nehmen die Götter dein Herz heraus und wiegen es gegen eine Feder auf. Wenn du dein Leben lang alle Regeln befolgt hast, wird dein Herz leichter sein als die Feder. Dann schicken dich die Götter an einen wundervollen Ort namens Himmel. Dagegen wird dein Herz mit jedem Regelverstoß, zum Beispiel, wenn du im Unterricht einfach drauf losquatschst, ohne dich zu melden, ein bisschen schwerer. Wiegt es am Ende mehr als die Feder, kommst du auf keinen Fall in den Himmel.« »Und wo lande ich dann?« fragte der Spinnenjunge erschrocken. »Oh«, der Lehrer senkte die Stimme, »du wirst von einer furchtbaren Dämonin gefressen. Die Dämonin hat das Hinterteil eines Nilpferdes, den Rumpf eines Löwen und den Kopf eines Krokodils. Sie wird Herzfresserin genannt. Wenn du im Laufe deines Lebens gegen zu viele Regeln verstößt, wird dich die Herzfresserin verschlingen und du wirst bis in alle Ewigkeit in ihrem Feuermagen schmoren.« Der Spinnenjunge fing an zu weinen und auch Pepi und die Mitschüler schlotterten vor Angst. Immer wieder erzählte der Lehrer diese Geschichte und nach jedem Mal strengten sich die Jungs ganz besonders an, all die vielen Regeln zu beachten. Niemand wollte von der schrecklichen Krokodildämonin gefressen werden. Diese Geschichte über die Götter, die Feder und die Krokodildämonen war sehr wichtig. Ohne sie hätte das alte ägyptische Königreich wohl gar nicht existieren können. Natürlich stimmte die Geschichte nicht. Es gab keine Krokodildämonen, die die Menschen nach ihrem Tod verschlang, und auch keine Götter, die vor Fluten, Dürren und Hungersnöten schützten. Aber die Ägypter glaubten daran. Und deshalb befolgten sie die Regeln und schufteten hart. Gemeinsam bauten sie Kanäle, Deiche und Getreidespeicher. Und es waren diese Bauten, die sie vor Fluten, Dürren und Hungersnöten schützten.